Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war Anna Calvi mit ihrer neuen Single Eliza. Im Herbst ist es ja so, die Bands, die Künstlerinnen, die Künstler bringen neue Alben raus, bringen vorher nochmal eine Single am Start, 2-3 Wochen vorher, gehen dann auf Tour, spielen häufig noch irgendwie auf dem Festival hier und da, vor kurzem vielleicht in Berlin, beim Berlin Festival, den ist in Hamburg, beim Reeperbahn Festival, so auch Anna Calvi. Und Eliza, ihr Track gerade eben vom kommenden Album One Breath, das Anfang Oktober erscheint. Also alles sozusagen abgestimmt aufeinander. Single, Tour, Platte und natürlich dann hoffentlich auch volle Hallen und ein voller Geldbeutel. Bei einigen Künstlern, bei einigen Kleinen würde ich das wirklich gut finden. Bei anderen, glaube ich, kann man gern drauf verzichten. Anna Calvi übrigens, eine Dame, die gerne so ein bisschen klingt wie PJ Harvey vielleicht oder auch Patti Smith. Da ist sie auf jeden Fall in der Ecke ganz gut aufgehoben. Beim Sunday Service gibt es jetzt noch Musik von Girls in Hawaii. Ich habe Moses and the Firstborn für euch dabei. Es gibt Machine Drum, es gibt Musik von Trente Möller, von Churches und auch von God is an Astronaut. Aber erstmal hier für euch Musik aus Kanada mit Royal Canoe. Forget to focus close on the air above your nose. Let the watercolors bleed down the aisle of sandy feet. And out across the sugar cane, through the mountain swelling veins. All the earth is coming free. It's a river running to the sea. You wake up on a rooster shit, sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a conversation with the devil in his eyes. Don't you slip on the flatbed, you wake up on a rooster shit, sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies dancing to the rhythm of the ride. Had a revelation, we're never gonna die. Behind you, get inside of what's inside you. Hold on to the metal, collide with the other side you. Be afraid of what's behind you, get inside of what's inside you. Right. Das waren Royal Canoe. Die stammen aus Kanada, aus Winnipeg genauer gesagt, und haben mit Today We're Believers diese Woche eine ganz okaye Platte veröffentlicht, dessen Track Hold On to the Metal wir gerade hörten. Was ganz nett ist, sind die Rhythmik-Patterns, die da drauf zu hören sind. Auch so leicht afrikanischer Prägung ganz häufig. Manchmal aber auch da ein bisschen zu viel Sounds drauf, zu zugekleistert. Hätte man auch vielleicht ein paar Spuren wegnehmen können. Bei der Produktion hätte das Ganze vielleicht ein bisschen entschlackter, ein bisschen entspannter geklungen. Bei der nächsten Band ist der Hype schon so groß, da muss man sich fragen, ist das eigentlich gut für die Band? Es geht um Churches, Churches mit V geschrieben. Möchte ja auch im Internet mich mit Gott konkurrieren. The Bones of What You Believe heißt das Album der Band, die aus, ich glaube, irgendwie so Ecke Glasgow kommen und deren Mitglieder zum Teil früher mal bei der Band Aerogram mitgemacht haben. Hier kommen Churches und ihr Track Lies. Churches mit ihrem Track Lies. Auch bei der Produktion von dem Album The Bones of What You Believe wurden alle Regler nach oben gedreht, kein Platz gelassen für Zwischentöne und alles so richtig schön zugematscht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Wahl ist, immer bei den großen Produzenten ins Studio zu gehen, die irgendwie, weiß ich auch nicht, mit der neuen Technik nicht so richtig klarkommen. Ich meine, das ist natürlich alles gewollt und alles bis zum Anschlag. Wenn man das mal sich anguckt auf solchen, auf dem Computer, diese ganzen Sounds, diese ganzen neuen Songs, sei es nun Placebo von der ersten Stunde oder gerade eben hier Churches, das ist alles wirklich bis zum Limit ausgereizt und klingt nicht wirklich gut. Und ja, ich weiß nicht, die Musik da drauf, kann man drüber streiten. Mein Ding ist es nicht, Churches. Ich kenne viele Leute, die davon begeistert sind. Mein Gott, es tut auch nicht weh, aber es gibt bestimmt Spannenderes Musikalisches auf der Welt. Vielleicht der Machine Drum, da geht es eher Richtung Drum and Bass zu. Vapor City heißt das, ich glaube, Debütalbum von Travis Stewart, aka Machine Drum. Hier sein Track C. Das war Machine Drum mit dem Track CC. Machine Drum aka Travis Stewart wohnt seit einigen Jahren in Berlin und macht auf seinem Album Vapor City eine schöne Fusion aus Drum and Bass Sounds mit Jungle Rhythmen und ein bisschen Synthesizer dabei, die ja Pop irgendwie in diese elektronische Musik einverleiben. Gut gemacht das Ganze, viele schicke Tracks dabei bei dem Album hier, Vapor City von Machine Drum. Eigentlich wollte ich elektronisch bleiben und euch das neue, spannende, tolle Album von Trentemöller vorspielen mit dem Titel Lost, aber beide CD-Player im Studio mögen diese CD leider nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie so copy-protected, was auch immer. Und ja, leider muss ich euch auf die nächste Woche vertrösten und hoffe mal, dass ich dann irgendwie eine Alternative bieten kann für das neue Album von Trentemöller. Also schon mal ein kleiner Vorschau auf nächste Woche vielleicht. Auf jeden Fall nette Platte, die sich lohnt. Wir machen weiter mit Musik aus Mexiko. Laurel Meets the Obsolete heißt eine Band, die so ein bisschen psychedelisch klingt und wie gesagt aus Mittelamerika kommt. What's Holding You heißt ihr Track. Smile. Sunday Service und wir kommen nun zu unserer beliebten Rubrik Platte der Woche. Die kommt heute von Moses and the Firstborn, die wir gerade eben schon hörten mit dem wundervollen Track Bloodsucker. Moses and the Firstborn, komischer Bandname auf jeden Fall, sind ein Quartett aus Holland, aus Eindhoven kommen sie und machen wundervoll polternde, weiß ich nicht, Popmusik, Lo-Fi, name it as you like it. Auf jeden Fall spannende Musik, wie ich finde. Greifen so ein bisschen die Tradition von Bands wie Pavement auf oder auch von Gutted by Voices. Vielleicht ein bisschen poppiger als die eben gerade genannten, aber haben hier ein ganz, ganz großartiges Debütalbum veröffentlicht, einfach nur Moses and the Firstborn betitelt, von dem ein weiterer Track, Heaven. Like Mama told me, Das war der Track Heaven von Moses and the Firstborn. So ein bisschen Gerausche war da auf jeden Fall bei der Aufnahme zu hören. Lo-Fi as its best. Und ja, die Holländer, dieses Quartett aus Eindhoven, hat mit ihrem Debütalbum Moses and the Firstborn wirklich eine sehr, sehr schöne Platte abgeliefert. Gerade eben bei dem Track waren so ein bisschen 70er-Jahre-Reminiszenzen rauszuhören. Das ist so bei einigen Tracks mal der Fall, nicht immer. Manchmal klingen sie auch so ein bisschen neuer, so ein bisschen poppig. Auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche, eine sehr, sehr gute Platte. Und eigentlich so neben Ty Segall eine der neueren Lo-Fi-Künstler, die man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Deshalb auch Platte der Woche hier, Moses and the Firstborn. Von ihnen ein weiterer Track, und zwar der Titel Down with the Band. Well, sometimes I seem to forget you're one of my best friends. Not someone that I can just use, yeah, someone I can use. Down with the band. Down with the band. Down with the band. Down with the Band, Moses and the Firstborn. Wirklich nur Vierspuraufnahme im Garagenstil. Das Ganze vom Album Moses and the Firstborn. Die Band, die Platte, Album der Woche beim Sunday Service. Dort ist auch mir auf der Homepage, wie gewohnt, unter sundayservice.com. www.bandcamp.de. Spannende Band, auch bald live unterwegs im Sendegebiet, wie man so schön sagt. Au revoir, Simon, sind drei Damen, Heather D'Angelo, Erica Forster und Annie Hart. Die haben vor 4 Jahren ihr letztes Album veröffentlicht, waren viel auf Tour, waren erstmal erschöpft, mussten Pause machen. Jetzt gibt es das neueste Werk. Move in Spectrum wird es heißen. Davon schon mal der Track Somebody Who. Is in the air. The spring's coming like a friend. Oh, the night is falling now. Northern light shines. Thank you. makes me bleeding on a cloud. The little mink will have a hint. Please guide me in the wind. Immer diese Bands mit diesen irreführenden Bandnamen. Girls in Hawaii hörten wir gerade. Bei diesen Girls in Hawaii sind weder Girls am Start, noch kommt irgendeiner von diesen Jungs, die dabei sind, aus Hawaii, sondern alle aus Belgien. Die Band macht schon seit einigen Jahren Musik. Ich glaube, 2001 wurden sie gegründet, machen hier auf ihrem neuesten Album Everest heißt es, ganz, ganz ruhige, stille Klänge. Sehr herbstlich klingt das Ganze. Und 2010 gab es leider einen sehr tragischen Unfall. Der Schlagzeuger der Band kam beim Autounfall ums Leben. Die Band wurde erstmal auf Eis gelegt, man wusste nicht, ob man weitermacht, aber jetzt sind sie doch wieder am Start mit Everest, wie gesagt, ihr neues Album. Davon war gerade The Spring zu hören. Der nächste Künstler kommt aus Frankreich, Mathieu Chedi. M nennt er sich auf seinem neuesten Album Il. Und in Frankreich ist er ein großer Star. Seit 15 Jahren füllt dort große Hallen. Als das neue Album hier promoted wurde in Paris, hat er in der Metro einen Überraschungsgig gespielt und dafür ein Verkehrschaos gesorgt. Ja, ich glaube, bei uns ist er noch nicht so bekannt. Vielleicht kommt das ja bald. Hier kommt Mathieu Chedi mit seinem Track Les Films. Toute ma vie qui défile, toute ma vie sur un fil. Je me projette, je rembobine. C'est fou tout ce qu'on imagine. Et si on arrêtait le film? Thank you. dann die Pop-Momente bei dem Herrn M, aka Mathieu Chedi. Sind wirklich sehr, sehr schick, aber diese komische, kreischende Leadgitarre, die da mal zu hören war bei dem Track gerade eben, Les Films, die fand ich dann irgendwie doch überflüssig. Das Ganze vom Album Il, Mathieu Chedi in Frankreich, Superstar, hier noch mit Potenzial auf jeden Fall. Die nächste Band kommt aus Brooklyn, New York. The Letter Yellow heißen sie und haben ihr Debütalbum Walking Down the Streets selbst veröffentlicht. Also nicht jede Band aus Brooklyn ist gleich bei den Plattenfirmen hoch im Kurs. Oder vielleicht sind ja auch die Bands inzwischen so ein bisschen sensibilisiert und denken, ich mache alles DIY, do it yourself, auch das Platten rausbringen. Auf ihrem Album Walking Down the Streets gibt es wirklich eine kleine Führung durch ihren Stadtteil Brooklyn. Hier kommt der Track Changed. Walking down the street in the Lower East Side, eyes to glow. Walking through the light across the clear blue sky, the water looks cold. You gotta change with the current of time. I used to have a window and a golden light. By day I'd see you in, it was a mirror at night. All dedicated to the white road. We've been out on. Well, there it is again, that rusted night, hiding in your teeth, just out of sight. So hard to hold in doubt. What can I do? No, it doesn't get easier the longer you go. It only gets old, but das war nochmal Musik aus Brooklyn. Vorher gab es ja zu hören The Letter Yellow aus dem Stadtteil New Yorks und jetzt Golden Suits. Auch die kommen aus Brooklyn und das ist die Band von Fred Nikolaus. Der hat früher mal mit den Department of Eagles zusammen Musik gemacht. Damals so ein Vorprojekt vor Grizzly Bear sozusagen, die dann ja richtig groß wurden. Deshalb gibt es die Department of Eagles, glaube ich, nicht mehr. Aber Golden Suits sozusagen, das ist ein Nachfolgeprojekt, die vor kurzem mit Golden Suits eine schöne Platte veröffentlicht haben. Davon war der Track You Can Make Your Mind Up zu hören. Das war der Sunday Service für heute. Euch allen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt heute von God is an Astronaut, einer Post-Rock-Band aus Irland, die mit Origins gerade eben ihre zwischen auch schon siebte Platte veröffentlicht haben und passend zum anstehenden Herbstanfang hier ihr Track Autumn Song.